بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، بارك الله فيكم. دي انت ليش سافرها بشن دويت؟ الله يهديك. دي انت ليش سافرها بشن دويت؟ Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Subul al-Salam. Und wir sind bei Kitab al-Jami', das erste Kapitel, Bab al-Adab, bei Hadith 1344. 1344. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. المناجاة المشاورة والمسافح، وعلله من أجل أن ذلك يحزنه. فيه النهي عن تناجي اثنان معهما لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة. فإذا كانوا أكثر من ثلاثة انتفت العلة، لأنه لا يحزنه ذلك لأنه مع الآخرين، ولأنه ما فيه إيهام أنه يتكلم عليه، والعلة دلت على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة لأنه ما يحزنه. وظاهر الحديث عام في سفر وحضر. وأما الآيات فنهت الآيات كذلك عن التناجي، كما في سورة المجادلة: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى هم اليهود الذين كانوا يتناجون إذا مر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيضا بالنسبة لنا. بارك الله فيكم. عن ابن مسعود، رضوان الله عليه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Wenn ihr drei seid, dann sollten die zwei nicht einander einflüstern, während der andere dabei ist, bis die Leute viel sind, weil das die Person traurig macht. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim, und dieser Wortlaut ist von Muslim. Barakallahu fikum, das geht darum, dass man, dass drei Leute zusammensitzen und zwei Leute, die flüstern zueinander, während der andere sie anschaut. Es kann sein, dass die Person denkt, sie reden über ihn. Und deshalb sind sie traurig, weil sie drei Leute sind. Aber wenn sie vier Leute sind oder fünf Leute sind und zwei reden zueinander und die anderen können nicht hören, das ist kein Problem. Weil der Sinn nicht mehr da ist. Der Sinn hier nicht mehr da ist, dass die zwei anderen Personen traurig werden. Das heißt, jetzt zum Beispiel, wir sind hier so viel. Und wenn ich ihn bei der Seite nehme und sage, ich flüstere ihm etwas, oder er mir, das ist kein Problem. Weil er nicht denkt, dass man über euch spricht. Aber wenn wir nur drei sind und wir zwei sprechen und du hörst uns nicht, der Dritte, dann wird der Dritte traurig. Der wird denken, ach, diese Leute reden über meine Person. Und das war zur Zeit von unserem Propheten Muhammad so. Die Juden Als die Sahaba zu ihnen kamen, die haben angefangen zu flüstern und leise miteinander zu reden. Und einige von Sahaba haben gedacht, aha, diese Leute, die reden so, die planen uns zu töten oder die werden uns was Schlechtes tun. Deshalb hat Allah ihnen verboten, sowas zu machen. In Surat al-Mujadila, die Ayah 8. So, barakallahu fikum, man muss allgemein verstehen, wenn drei Leute zusammensitzen, dann dürfen die zwei nicht allein reden. Und wenn sie etwas Geheimnisses haben, dann warten sie ab, bis die Person weg ist. Dann können sie miteinander reden. Aber nicht, dass sie im Beisein von der dritten Person sprechen. Außer jetzt, dass man ihm sagt, wir reden nicht über deine Person. Und dass er sozusagen dieses Gefühl nicht hat, die bitten um Erlaubnis, dass sie was erzählen. Aber allgemein, wenn sie auch um Erlaubnis bitten, da bleibt ein Teil dabei, was er vielleicht schlecht denken könnte. Und das ist, subhanallah, eine Empfehlung von unserem Propheten, damit unsere Gesellschaft stark bleibt. Nicht, dass jeder von den anderen schlecht denkt. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. الحديث عند البخاري ومسلم وفي صيغة مسلم لا يقيمن. ظاهر الحديث التحريم، فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات يحرم عليه أن يقيم غيره من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به كذلك، أحق به فمجلسه، لأنه سبق في قعوده في ذلك المكان. طبعا إلى هذا ذهبت الهادوية والشافعية، وقال الشافعية لا فرق في المسجد أن يقوم هو يترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به. قالوا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص حتى لتجارة أو حرفة أو غيرها، أو اعتاد مكانا في المجلس يدرس فيه. أما إذا القاعد أعطى مكانه غيره فظاهر الحديث الجواز. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، وحمل على أنه تركه تورعا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس. يا إنسان بارك الله فيكم، إذا ويتفسح في المجلس ويتوسع، يعني يعطي لغيره مكانا، من هو يأخذ كل المكان وما يعطي لغيره مكان. ابن عمر رضي الله عليه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, eine Person darf nicht die andere Person von ihrem Platz wegjagen oder verdrängen. Und dann sitzt die Person anstatt die andere. Aber versucht, Platz zu machen und zu geben. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Das heißt, barakallahu fikum, wenn eine Person an einem Platz sitzt, man darf nicht diese Person verdrängen von diesem Platz, sondern die Person hat das Recht auf diesen Platz. Wenn das in der Moschee ist oder wenn das woanders ist. Und eine Person, die an seinem Platz gesessen hat und dann ist die Person weg, und wieder kommt diese Person, dann soll er seinen Platz bekommen. Weil der Prophet sagte, wenn man seinen Platz wenn man den Platz verlassen hat, und dann kommt man wieder, dann hat er das Recht an den Platz. Das war Barakallahu, muss man aufpassen. Die Gelehrten sagen, das gilt auch für die Moschee oder für andere Plätze. Aber wenn eine Person kommt und der andere sagt ihm, komm, sitz an meiner Stelle, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Obwohl manche Gelehrten sagen, nein, aber das ist kein Problem allgemein, wenn es kein Verbot gibt. Deshalb, Barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, wenn man einen Platz zum Beispiel reserviert hat oder genommen hat, und dann kommt diese Person zu seinem Platz, dann darf er das nehmen, weil er davor war. Und er hat sich diesen Platz gemacht. Das ist nach schafiitischer Erklärung in diesem Zusammenhang. Das heißt allgemein, Barakallahu fikum, jeder, der einen Platz hat, hat das Recht, diesen Platz zu behalten. Und wenn ein Lehrer zum Beispiel in der Moschee immer einen Platz hat und er macht dort Unterricht, dann hat er auch das Recht, dort zu den Unterricht zu machen, weil er das immer macht. So versteht man diese Überlieferung. Wallahu ta'ala ala. Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. طبعا الحديث دليل على عدم غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغير لأنه لا يدري أين البركة فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة يعني الطبق الصحن وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة وكذلك أمر بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها طبعا إذا الأذى يمسح منها إذا وقعت لقمة إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذه أوامر فذهب ابن حزم إلى أنها فرض. ومن العلماء من يقول ليس بالفرضية ولكن بارك الله فيكم الحديث واضح الحديث واضح بأنه الإنسان يلعق يده طبعا هذا إذا أكل بيده أما إذا ما أكل بيده وما لمس الطعام بيده فما في أما إذا أكل بيده فيلعق أصابعه وثم إذا أراد أن يمسح فليمسح ولا بأس أن يغسل يديه فيما بعد ذلك والله أعلم. Von Ibn Abbas, überliefert, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch isst, dann sollte er seine Hände nicht abwischen oder wischen, bis er die Hände, wie sagt man? Abgeleckt hat. Die Finger abgeleckt hat. Bis er die Hand, Entschuldigung, abgeleckt hat oder jemanden ablecken lässt. Ja. Das Hadith war Bukhari Muslim. Das heißt, es ist nicht Pflicht, wenn man mit der Hand gegessen hat, natürlich. Wenn man mit der Hand gegessen hat. Es ist nicht Pflicht, dass man unbedingt danach die Hand wäscht, aber man kann das wischen mit einem Tuch. Und davor man sollte die Finger ablecken. Wenn man natürlich mit der Hand gegessen hat, aber angenommen, du hast mit der Hand überhaupt nicht gegessen, oder du hast Handschuhe, und du hast Gabel oder Löffel, was willst du ablecken in diesem Zusammenhang? Deshalb, Barakallahu fikum, der Prophet ﷺ hat befohlen, dass man den Teller und die Finger ableckt nach dem Essen und er sagte, man weiß nicht, wo der Segen bleibt. Es kann sein, dass der Segen vom Essen bei diesen Resten, die an der Hand festgeblieben sind, ist, Wort ist. Und deshalb auch sagte der Prophet, wenn etwas vom Essen fällt, dann sollte man das wegnehmen, das wird wirklich zu sich nehmen, sauber machen, wenn das sauber zu machen ist, und dann essen. Man sollte das nicht dem Scheitan lassen. Das wird angenommen, du hast etwas in der Hand, du willst das essen und das fällt auf den Boden. Dann nimmst du das, machst du sauber. Aber wenn das zum Beispiel so dreckig ist, dass man nicht mehr sauber machen kann, dann ist natürlich, dass man wegschmeißt. Aber das geht darum, wenn das wirklich zu reinigen ist. Und das gehören zu Regeln des Essens bei uns. Wenn du isst, mit der Hand normalerweise, man isst mit drei Fingern, mit der rechten. Wenn du gegessen hast, dann legst du deine Finger ab und natürlich, barakallahu fikum, das ist bezüglich wegen des Essens. Und Ibn Hazm zum Beispiel sagte, das ist Pflicht, sowas zu machen. Er sagt, das ist Pflicht. Weil der Prophet sallam damit befohlen hat. Ja. Man isst mit drei Fingern und wenn man die anderen zwei Finger braucht, dann isst man mit den anderen drei Fingern. Und subhanallah, das ist der Beweis, dass der Islam uns alles erklärt hat. Alles. Auch sowas. Wie man isst, wie man die Hände wäscht, wie man die Hände wäscht und wie man genau isst. Und was machst du mit dem Essen? Alhamdulillah. Wa Nabi Hurairata radiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liyusallim as-saghiru ala al-kabir wal-maru ala al-qa'id wal-qalilu ala al-kathir muttafaqun alayhi wa li-muslim والراكب على الماشي. بارك الله فيكم، هذا تكلمنا عليه، هذا تكلمنا عليه في مسألة البدء بالسلام، وأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. فاختلف أهل العلم هل ابتداء السلام واجب أم أنه مندوب، والأغلب على الندب، والأغلب على الندب. أما إذا كان الاثنان ماشيان أو راكبان فمن يسلم؟ يعني إذا تساوى، هذا ماشي هذا ماشي، هذا راكب هذا راكب، من يسلم؟ قالوا من حديث جابر بارك الله فيكم، الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. وكذلك أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد بالسلام. وكذلك بارك الله فيكم مسألة أن الإنسان إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام الذي هو. فذلك على الأقل البدء بالسلام أفضل للمسلم، والرد ورد السلام من أهل العلم من يقول رد السلام واجب، ومن يقول رد السلام مستحب. الله أعلم، ما تكلمنا عليه. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عنه زاخت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم زاخت دي يونجر جبت سلام zu den älteren und der vorbeilaufende gibt dem Salam den Sitzenden. Und die wenig Zahl von Leuten geben Salam zu mehr Zahl von Leuten. Und derjenige, der auf sein Transportvieh ist oder der auf etwas reitet, gibt Salam demjenigen, der geht. Das heißt, und das haben wir schon erklärt, als wir über die 5 oder 6 Pflichten eines Muslims gesprochen haben. Und der Prophet sagte, wenn du ihn triffst, dann gibst du ihm Friedensgruß. Das bedeutet, وَإِذَا لَقِيَهُ وَإِذَا لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. Die Gelehrten sagen, was es bezüglich Salam geben. Manche sagen Pflicht, andere sagen empfehlenswert. Aber er muss natürlich sagen, er muss auch erwidern und andere sagen, er muss es nicht. Wenn eine Gruppe sind, eine nur erwidert, dann brauchen nicht alle. Und auch bei Salam geben. Aber hier, das geht darum, Barakallahu fikum, um diese, subhanallah, auch beim Friedensgruß. Bist du jünger, hast du Respekt vor dem Erwachsenen, dann gibst du ihm Salam. Gehst du, der andere sitzt, dann derjenige, der vorbeigeht, sagt Salam. Einer fährt Auto, der andere ist auf der Straße. Derjenige, der Auto fährt, sagt dem anderen Salam. Ihr seid 2 Leute, die anderen sind 7. Dann sagt ihr ihnen Assalamu alaikum, nicht umgekehrt. Und da sollte man sich an diese Regeln halten, barakallahu fikum, weil wenn man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktiziert, dann ist das wichtig in diesem Zusammenhang. Jetzt aber, wenn 2 Leute Autos fahren, der fährt so und der andere fährt neben ihm. Und die treffen sich. Und wer sagt dem anderen Salam? Im Hadith steht, derjenige, der zum Beispiel reitet, sagt demjenigen, der sitzt oder läuft. Aber hier beide sind in Bewegung. Der Prophet Sallam sagte, wer mit dem Salam anfängt, ist der Bessere. Also, du Salam. Und Al-Aghar sagte, Abu Bakr sagte mir, lass niemanden dich mit dem Salam anfangen, sondern gib du immer, das bedeutet, gib du immer als erster Salam. Weil derjenige, der als erster mit As-Salam anfängt, ist näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben voriges Mal auch erklärt, dass As-Salam der Name Allah subhanahu wa ta'ala ist. Was Frieden und Bewahrung, das bedeutet, du bist unter Bewahrung Allahs und Allah bewahrt dich und der Name Allah ist auf dich, wenn du sagst Assalamu alaikum. Wa'an Ali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idha maru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي بارك الله فيكم. إذا مر واحد أو جماعة على جماعة فواحد يقول لهم السلام عليكم والآخر يقول عليكم السلام فواحد فقط واحد يسلم والآخر هذا دليل على أنه ليس فرضا على كل واحد أن يبدأ بالسلام أو كل واحد أن يرد بالسلام والله تعالى أعلم وأعلم. أما النووي يقول يستثنى من هذا العموم وذكر السلام حال خطبة يوم الجمعة فقال فيكره للأمر بالإنصات فلو سلم لم يستحق ردا عند من قال بوجوب الإنصات وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه. قال إنه في نظر، والسلام يندب كذلك لمن دخل بيتا. ذلك بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة. أما إذا ظن الإنسان أن أحدا من الناس لن يرد عليه السلام إذا سلم عليه فلا يسلم عليه حتى ما يوقعه في الإثم. يعني أنت تعرف إذا قلت لفلان السلام عليكم لن يقول عليكم السلام، فما تسلم عشان لا توقعه في الإثم، في الإثم، لأنه من أهل العلم من يقولون أن رد السلام واجب، فلو هو ما رد إذا وقع في الإثم وأنت كنت السبب، لأنه تعرف أصلا لن يرد عليك فلا تبدأه أصلا. وهناك من يقول لا أبدأه، أنت أديت الذي عليك، لأنه بدء السلام واجب. فالمسألة تتعلق إذن بأي قول تعمل به أنت. الله أعلم. بارك الله فيكم. علي رضوان الله عليه sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte wenn eine Gruppe vorbeikommen dann ist es genug dass einer assalamu alaikum sagt und die andere Gruppe ist es genug für sie dass einer von der Gruppe sagt wa alaikum assalam oder das erwidert assalam. Das bei Ahmad al-Shafi'i. Das heißt, wir sind jetzt eine Gruppe hier, 5 Leute. Und wir kommen vorbei an einer von 5 Leute. Ist es genug, dass einer von uns sagt Assalamu alaikum? Und ist es genug, dass einer von ihnen sagt Wa alaikum salam? Wir müssen nicht alle sagen Assalamu alaikum und sie müssen nicht alle sagen Wa alaikum salam. Und hier könnte man das als natürlich Beweis nehmen, dass Begrüßen und Zurückgrüßen nicht Pflicht sind, sondern sie sind empfehlenswert. Bezüglich Jumu'ah. Bezüglich Jumu'ah. Al-Imam Nawawi sagt, es ist unerwünscht, dass man bei Jumu'ah sagt, Assalamu alaikum, wenn man reinkommt. Weil wenn man unbedingt hören muss, was der Imam sagt, dann wird man nicht zurück erwidern. Was ist mit demjenigen, der Koran liest? Manche Gelehrten sagen, lieber, dass man ihm nicht Assalamu alaikum sagt. Aber die anderen sagen, doch. Man kann ihm sagen, Assalamu alaikum, der soll stoppen und alaikum salam sagen und dann liest er weiter. Und wer in ein Haus reingeht, dann sagt er, Assalamu alaikum. Und barakallahu fikum, da muss man etwas aufpassen hier. Manche Gelehrten sagen, wie Ibn Daqiq alayhi, wenn du weißt, wenn du eine Person sagst, Assalamu alaikum, und die Person nicht sagen, alaikum salam, dann sag ihm das nicht. Wenn du ihm sagst, Assalamu alaikum, du weißt, wie sagt du alaihi salam, dann hat er Sünde begangen. Weil nach seiner Aussage, der Muslim muss erwidern. Aber andere Gelehrten sagen, nein, du musst sagen, Assalamu alaikum. Und wenn er nicht macht, dann hat er Sünde begangen, nicht du. Das hängt damit zu tun, Entschuldigung, was sagst du zu Salam geben und Salam erwidern? Ist Salam geben Pflicht oder ist das Sunnah? Ist Salam erwidern Pflicht oder Sunnah? Und das ist hier der Sinn. Wenn du sagst, es ist Pflicht zu geben und Pflicht zu erwidern, dann ist das anders. Du musst sagen Salam. Aber wenn du sagst, Salam geben ist Sunnah und du weißt, dass der andere Person nicht erwidern wird, dann brauchst du nicht. Damit ihr keine Sünde macht. Wallahu a'lam. Wa anhu kadhalika, barakallahu fikum, ay an Ali. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tabda'u al-Yahuda wal-Nasara bis-salam. Wa idha laqaytumuhum fi tariqin fattarluhum ila adyaqih. Akhrajahu Muslim. Barakallahu fikum. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أي ما تقول لهم السلام عليكم. أنتم لا تبدأوه. أما إذا ابتدأوكم هم وقالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك فقل وعليك. إذن يقال لهم وعليكم. بعض أهل العلم يقول إذا قال السلام عليكم وتأكدت يجوز حتى تقول وعليكم السلام، ما في مشكلة، لأن العلة هي في قول السلام عليك. أما الآخرون يقولوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم فافعل بهذا، والله تعالى أعلم. أما الاضطرار إلى أضيق الطريق يعني ردهم عن وسط الطريق إلى أضيقها، وأن هو يفسح لك المجال مو أنت تفسح له المجال. بارك الله فيكم. علي رضوان الله عليه إبليفة أخ بس قفيت محمد صلى الله عليه وعلى وسلم زاكته Think nicht bei den Juden, bei den Christen mit dem Friedensgruß an. Und wenn ihr sie trifft, dann sollen sie den engeren des Weges nehmen. Das wird, sie müssen euch Weg frei lassen. Das heißt, normalerweise, wenn man die Juden, die Christen oder andere trifft, da sagt man nicht direkt Salam alaikum. Da sagt man, hallo, guten Tag, kein Problem. Wenn sie aber sagen, Assalamu alaikum, dann sagst du alaikum. Weil Umar überliefert, dass der Prophet s.a.w. sagte, wenn die Juden euch sagen, Assalamu alaikum, oder wenn sie euch begrüßen, dann sagt du alaikum, auch auf euch. Weil sie sagen, Assalamu alaik, das wird tot für dich. Dann sagst du auch, wa alaik, das wird auch für dich. Manche Gelehrten sagen, wenn du sicher bist, dass sie sagen Assalamu alaikum, dann sagst du auch wa alaikum assalam, kein Problem. Andere sagen nein. Diese Gelehrten sagen, sagst auch Assalamu alaikum, weil der Sinn hier, der Grund, dass man sagt nur wa alaikum ist, dass sie gesagt haben früher, tot für euch. Schaut mal, alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Du merkst das nicht. Sam bedeutet tot für dich. Salam, Frieden mit dir. So, wenn sie sicher sagen, Frieden mit dir, sagen manche Gelehrten, du sagst, Frieden mit euch, auch mit euch. Andere sagen, sag nur, auch mit euch, fertig. Wenn sie meinen Frieden, dann ist es Frieden. Wenn sie meinen Tod, dann ist es Tod. Für euch auch. Weil die Person angefangen hat, nicht du. Und wenn sie auf dem Weg sind, dann sollen sie euch Weg frei lassen. والله تعالى أعلم. وعن علي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذا تكلمنا عليه. بارك الله فيكم. أخ علي بن أبي طالب sagte, wenn jemand von euch niest, dann sollte man sagen الحمد لله. Und sein Bruder sagt ihm يرحمك الله. Wenn er sagt يرحمك الله, dann sagt ihm derjenige, der niest, يهديكم الله ويصلح بالكم. تسامي يا رب نعم. دونيس زاف الحمد لله. لين دونيس الحمد لله زاف استناني. الحمد لله. يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. ما نزلت إذا سلام. الحمد لله لو قايز مع الله سبحانه وتعالى يرحمك الله. نرجع الله ندي رم هيد سكسان. يهديكم الله يصلح بالكم. نرجع الله سبحانه وتعالى euch recht leiten und euch bewahren sozusagen oder eure Sache besser verbessern. Man sollte das lernen. Barakallahu fikum. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Hadith ist bei Al-Bukhari. Und diese, für manche Leute sind Kleinigkeiten. Wenn man sich an diese Kleinigkeiten nicht hält, dann wie wird man sich an die großen Themen halten? Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das ist, wenn man sich an diese Themen, die eigentlich nicht so schwer sind, an diese Themen, die nicht so schwer sind, wenn man sich nicht hält, dann wie wird man sich an die großen Themen, die für die Leute schwer sind, barakallahu fikum, halten? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Du merkst das bei vielen Leuten heute. Der macht tausendmal, der niest tausendmal, der sagt nicht Alhamdulillah. Wenn du ihm sagst, Achi, du hast genießt, ja, genossen, genießen, du hast genießt, dann, was sagt er? Ja, und? Ich habe euch doch erzählt voriges Mal auch. Bei uns hier gibt es einen jungen Bruder, der wusste nicht, was er sagt. Der hat so gemacht, der hat genießt. Der Bruder sagte ihm neben ihm, Yarhamuk Allah. Der hat ihn so angeschaut. Der sagt, Habib. Oder Habib Albi. Habib Albi. Habib Albi. Neben ihm war Habib Albi, sagte er. Das wäre das Liebling, sozusagen. Du wusstest nicht, was er sagt. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala khair. Wa anhu. Passt auf, über. Die sind alle Hadithe über Ali ibn Abi Talib jetzt. Subhanallah. Alle Hadithe, die ich erwähne, die sind alle von Ali, radwallah alayhi wa liefer. وعنه رضي الله عنه قال عن علي ولا عن أبي هريرة استسيا وكان عن أبي هريرة فأنت قلت عن علي أي ما هو ذي حب أهل البيت أي عن أبي هريرة استسيا شو اليوم مش ذاك عن علي وعن أبي هريرة رضي الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما أخرجه مسلم أخرجه مسلم وتمامه فمن نسي فليستقع وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال مه فقال لمه فقال أيسرك أن يشرب معك الهضم قال لا قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي ولذا ذهب ابن حزم وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى وآخرون إلى أنه مكروه كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي صحيح البخاري أن عليا عليه السلام شرب ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما رأيته فعلت يكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأما قوله فليستقع فإنه اتفق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقيء وكأنهم حملوا الأمر على الندب يا أخوة اختلف أهل العلم في قضية شرب قائم فمنهم يقال حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب واقفا أو قائما ومنهم يقول أنه جائز قالوا هذه الأحاديث كانت يعني في وقت وإلى غير ذلك ومنهم من يرى الكراهة منهم من يرى ترك الأولى يعني الأولى أن تشرب جالس ولكن يجوز أن تشرب واقف وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم فكان لأنه كان في كثير من الناس مستطاع أن يجلس وأما فعل علي رضي الله عليه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شرب واقفا ففعل. فالمسألة هكذا، إذا الإنسان يستطيع يشرب جالس فهو الأفضل. أما إذا كان في الجلوس يعني في مشقة عليه فإذا شرب واقفا فلا بأس، أما إذا مشى فما في شيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. يعني الأصل شرب جالس. أوقع عنه زاكت دبقوفيت صلى الله عليه وسلم زاكت أين فن أيش داف نيت وذزولت نيت مشتين ترينكن دس المسلم وند دس حديث هات نوخ إرجنس ونقول زوا وند ذير خيجيسن هات زول إبرخن Und Imam Ahmed hat das überliefert von Abu Huraira. Der Prophet ﷺ hat einen Mann gesehen, der hat im Stehen getrunken. Der Prophet sagte, mach das nicht. Er hat ihm gesagt, warum? Der Prophet ﷺ sagte, wünschst du dir, dass mit dir ein Kater trinkt? Der sagte, nein. Er hat ihm gesagt, es gibt Schlimmeres, was mit dir getrunken hat. Das ist der Shaitan. Der Scheitan hat mit dir getrunken gerade, weil du im Stehen getrunken hast. Deshalb die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, ist es verboten, im Stehen zu trinken. Andere sagen, ist es unerwünscht, dass man im Stehen trinkt. Und andere sagen, besser ist, im Stehen zu trinken, im Sitzen zu trinken. Warum? Weil Barakallahu fikum Ibn Abbas sagte, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Wasser, Zamzam Wasser gegeben und er hat getrunken und im Stehen. Der Prophet hat im Stehen getrunken. Auch Ali ibn Abi Talib, wie bei Bukhari, Ali hat im Stehen getrunken. Die Leute haben ihn angeschaut. Der hat gesagt, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, er hat das Gleiche gemacht. Der Prophet hat Wudu genommen und dann hat er getrunken. Und Ali ibn Talib hat Wudu genommen und dann ist er im Stehen, der war im Stehen und er hat getrunken. Die Leute haben ihn angeschaut, komisch. Er hat gesagt, warum guckt ihr mich komisch? Ich habe den Propheten gesehen, er hat im Stehen getrunken, dann trinke ich auch im Stehen. Deshalb die Gelehrten des Islam bezüglich im Stehen zu trinken, haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, verboten. Und die bringen diese Überlieferung und eine andere. Der Prophet hat deutlich verboten, dass man im Stehen trinkt. Die anderen sagen, besser ist, dass man im Sitzen trinkt. Aber man kann im Stehen trinken. Und die bringen Hadith Ibn Abbas und Hadith Ali als Beweis. Und andere sagen, es ist unerwünscht, im Stehen zu trinken. Sagen, der Prophet ﷺ hat es verboten, aber er hat es gemacht, damit er zeigt, dass es nicht verboten ist, sondern dass es unerwünscht. Was sagen wir, Barakallahu fikum? Wenn du im Sitzen trinken kannst, mach das. Aber wenn es schwer ist, viele Leute oder wirklich du hast keinen Platz zu sitzen, dann kannst du auch im Stehen trinken. Weil der Prophet ﷺ, als er Zamzam getrunken hat, die Leute waren zu viel, dass er nicht im Sitzen trinken konnte. Deshalb hat er das gemacht. Aber problematisch bleibt Hadith Ali, radhiyallahu anhu. Er hat gesagt, der Prophet hat so getrunken, der hat ihn gesehen doch im Stehen. Und er hat das gemacht. Deshalb ist es umstritten zwischen den Gelehrten. Aber lieber, dass man im Sitzen trinkt und nicht im Stehen, wenn man kann. Wallahu ta'ala ala. Wa'ala. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الحديث عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. يبدأ باليمين باللباس وبالانتعال وبالشمال في الخلع لأن اللبس كرامة لأنه وقاية البدن، فلذلك كانت اليمين أكرم من اليسرى. فلذلك الذي يبدأ بالانتحال باليسرى خالف السنة. من أهل العلم من يقول الأمر هنا الوجوب، ومن هم يقول أنه للاستحباب. بارك الله فيكم. أخبر هريرة رضي الله عليه بريفة قدس الكوفية صلى الله عليه وسلم ذاكت ذن يوان تون عيش دي شو وده زوكن وده اتفس بدودت ذن اتفس أنت سيك بتزوجلش فوس ده زولت من مدى غيختن أنفangen und wenn man aussieht mit der linken, die rechte soll die erste sein beim Anziehen und die linke soll erste sein bei oder der linke Fuß sollte der erste sein beim Ausziehen. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Eine Gelehrte, Barakallahu fikum, sagen, man muss mit dem rechten anfangen und mit dem linken anfangen bei Ausziehen. Andere Gelehrten sagen, nein, das ist empfehlenswert. Und Al-Qadi Iyad hat gesagt, das ist Konsens, dass dies empfehlenswert ist. Das heißt, normalerweise nach der Sunna, du fängst an beim Anziehen mit der Rechten, mit dem Rechten, auch wenn du anziehst mit der Rechten und du ziehst aus mit der Linken. Mit der Linken. Und das Letzte für heute. Warum übrigens? Weil die Rechte, weil wenn man sich anzieht, das ist sozusagen eine bessere Handlung, als wenn man sich entblößt. Das Letzte für heute. Barakallahu fikum. An Abi Huraira taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. ما العلة في هذا يا أخوة؟ لأن الشيطان يفعل ذلك. الشيطان يفعل ذلك، فإما أن تمشي بنعلين وإما أن تمشي حافيا. أما تمشي بنعل وتترك الأخرى لا يجوز. والله تعالى أعلم. أما إذا الإنسان ما كان عنده إلا نعل واحدة، يعني نعلين وواحدة خرجت، فلا بأس، يعني كان ضرورة. ليش العلة في عدم المشي بنعل واحدة؟ لأن الشيطان يفعلها. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه بريفة دزي بوفيت صلى الله عليه وسلم زاكت له: Einer von euch darf nicht mit einem Schuh laufen. Entweder zieht er die zwei Paar Schuhe an oder bleibt er barfuß. Das ist Muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi. Taban al-Hadith اللي فيه أنه شسع نعل أو شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع وهو منكر، فانتبهوا لهذا أنه مشى في نعل واحد. بارك الله فيكم. البروفيت صلى الله عليه وسلم قال: wenn jemand von euch läuft, dann entweder mit paar Schuhen oder barfuß. Aber ein Schuh zu tragen darf man nicht. Warum? Weil der Shaitan das macht. Weil der Shaitan das macht. إنها مشية الشيطان. إنها مشية الشيطان. Es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sein Schnürsenkel war kaputt und deshalb hat er nur einen Schuh genommen, bis das andere repariert wurde, der andere repariert worden ist. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Barakallahu fikum. Nicht authentisch. Sondern was authentisch ist, ist bei Muslimen. Wenn auch Schnürsenkel kaputt werden, dann sollte man nicht in einem Schuh laufen. Und der Prophet sagte, man darf auch nicht in einem Lederschuh oder Ledersocke oder Schuhe, ein Schuh laufen. Entweder zwei oder barfuß. Das gehört zu Al-Adab. Das gehört zu Regeln, weil der Shaitan das macht. Normalerweise, ein Mensch hat entweder zwei Socken oder zwei Schuhe oder Ledersocken oder ein paar Schuhe. Und der läuft dann. Nicht aber eins und das andere nicht. Und subhanallah, auch wenn man das medizinisch betrachtet oder wenn man gesellschaftlich betrachtet, das ist nicht gut, dass eine Person sowas macht, dass man mit einem Schuh nur läuft. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das nächste Mal reden wir noch über, es bleiben noch zwei Hadithe in diesem Zusammenhang. Nächstes Mal reden wir über ein interessantes Thema, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Und zwar, wir reden über Bekleidung, wenn das länger als Knöchel sind. Bekleidung, wenn sie länger als Knöchel sind, wie das Urteil ist und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu gesagt hat. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Tafaddal. Dann macht der Ältere.